ORAD.de, one app a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One-App-A-Day-Folge mit einer iOS-App, der App Eltern, Schwangerschaft, Schwangerschaftskalender. Diese Art von Apps kam ja immer ganz gut an und ich habe schon vor allen Dingen von einigen Hörerinnen doch auch den Wunsch gehört, dass ich ab und zu nochmal solch eine App vorstelle. Klar, diese App habe ich natürlich selber nicht getestet, aber für alle, die eine schwangere Partnerin haben oder für Hörerinnen, die selber schwanger sind oder schwanger werden wollen oder wie auch immer, wird diese App sicherlich nicht uninteressant sein, könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Kommen wir zu den technischen Daten. Gratis-App, Versionsnummer 1.2.2, liegt vor, 36,2 MB groß, Deutsch-Englisch sind die Sprachen, die unterstützt werden, erfordert mindestens iOS 9.0 oder neuer und hat bei 29 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 2,5 Sternen. 2,5 Sterne sind jetzt einfach mal gar nicht so viel, kann ich persönlich gar nicht so nachvollziehen. Ich weiß jetzt natürlich nicht die Infos, wie ausführlich die sind und so. Ich glaube, da bin ich der Falsche, der das der sagen kann, wie gut die Infos sind. Aber die App an sich ist wirklich gut aufgebaut und sieht für mich auch übersichtlich aus, funktioniert auf dem iPhone 6 übrigens einwandfrei. Ich lese mal einen Teil der Beschreibung wenigstens vor. Du bist schwanger und suchst nach einer tollen App, die dir dabei hilft, während der Schwangerschaft gut informiert und organisiert zu bleiben. Die Schwangerschaft-App von Eltern ist dein treuer Begleiter in der Schwangerschaft. Terminvorschläge, wichtige Termine wie zum Beispiel mögliche Vorsorgeuntersuchungen werden dir auf der Startseite und per Push-Nachricht angezeigt. Ratgeber, im Bereich Ratgeber findest du für jede Schwangerschaftswoche viele wichtige Informationen über die Entwicklung deines Babys, die Veränderungen in deinem Körper sowie Untersuchungen, die notwendig oder empfehlenswert sind. Tagebuch, in einem Diagramm kannst du bildlich verfolgen, wie sich dein Körper während der Schwangerschaft Gewicht und Bauchumfang verändert. To-dos, interaktive Checklisten für den Klinikkoffer oder die Erstausstattung erleichtern dir die Vorbereitung auf das Leben mit deinem Baby. Community, viele Fragen, die du während der Schwangerschaft hast, wurden in unseren Foren bereits ausführlich beantwortet. Werde Teil der großen Eltern-Community und tausche dich mit anderen Schwangeren über all die Themen rund um die Familienplanung und Familie aus. Wir wünschen dir eine gesunde und glückliche Schwangerschaft und viel Freude mit unserer App. Fragen und Anregungen, wie wir unsere App noch besser machen können, kannst du uns gerne an ... zukommen lassen. Wenn man die App startet, dann muss man ein Datum eingeben, wann der errechnete Geburtstermin von dem Kind ist. Ja, und dann sieht man halt, in welcher Woche man ist und hat dann halt alle möglichen Infos darüber. Ganz von diesem Diagramm mit Gewicht, was man eintragen kann und noch Ratgebern und dem Forum und den To-Dos, was ich halt eben vorgelesen habe, ist da halt alles drin. Das Ganze wirklich gut aufgeräumt. Das ist mit 36,2 MB auch eigentlich eine kleine App, die man auch einfach mal so installiert haben kann. Und aus meiner Meinung nach, der keine schwangere Partnerin hat, würde ich einfach mal sagen, das ist eine App, die gute Infos rüberbringt. Meiner Meinung nach jedenfalls. Kann man sich das kostenloses ja einfach mal anschauen, wenn man einen Anwendungsfall für diese App hat. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.